Ein neuer Flashback mit Fischer und Göbel, heute mit einem wundervollen Thema. Es geht um den Aufschwung, der spätestens seit dem letzten Herbst überall verkündet wird und von fast jedem, unter anderem auch von unserer Bundesregierung. Dazu später mehr. Linker Pessimismus hat in dieser Sendung keinen Platz. Und deswegen gehen wir jetzt zurück in die Zeit, die den Aufschwung schlechthin markierte, nämlich die 50er und 60er Jahre im damaligen Westen. Hier ist Hasi Osterwald und der Konjunktur. Cha-cha-cha. Gehen Sie mit der Konjunktur. Gehen Sie mit auf diese Tour. Gehen Sie mit. Nehmen Sie sich Ihr Teil, sonst schämen Sie sich. Und später gehen Sie nicht zum großen Festbankett. Gehen Sie mit der Konjunktur. Gehen Sie mit. Gehen Sie mit auf diese Tour. Gehen Sie mit. Sehen Sie doch, die anderen stehen schon dort und nehmen die Creme schon fort beim großen Festbankett. Man isst, was man isst, nicht durch den inneren Wert. Den kriegt man gratis, wenn man Straßenkreuzer fährt. Man tut, was man tut, nur aus dem Selbsterhaltungstrieb. Denn man hat sich nur selber lieb. Drum gehen Sie mit der Konjunktur. Gehen Sie mit auf diese Tour. Holen Sie sich Ihre Kohlen wie der Krupp von Bohlen aus dem großen Weltgeschäft. Oyo do ho, c'est la vie, oyo, oyo do ho. Und ich ziehe, oyo, oyo do ho. Meine Kursgewinne heut. Binke, binke, binke, binke, binke, binke, binke. Oyo do ho, c'est bonheur, oyo do, oyo do ho. Und ich schwör, oyo do, oyo do ho. Auf die gute neue Zeit. Binke, binke, binke, binke, binke, binke, binke. Gehen Sie mit der Konjunktur. Gehen Sie mit auf diese Tour. Schöpfen Sie Ihr Teil und schöpfen Sie die anderen, köpfen Sie sonst später ohnehin. Gehen Sie mit der Konjunktur. Drehen Sie mit an dieser Uhr. Laufen Sie, wenn es sein muss, raufen Sie und dann verkaufen Sie mit Konjunkturgewinn. Mein Freund hat eine Freundin und die ist Gott sei Dank Chefsekretärin bei einem Boss von der Bank. Der Chef geht mit ihr supieren und gibt ihr in Schwips für unsere Aktien ein paar Tipps. Drum gehen Sie mit der Konjunktur. Gehen Sie mit auf diese Tour. Gehen Sie mit. Geld, das ist auf dieser Welt der einzige Kitt, der hält, wenn man davon genügend hat. Geld, das ist auf dieser Welt der einzige Kitt, der hält, wenn man davon genügend hat. Wenn man davon genügend hat. Wenn man davon genügend hat. Deutschlands Wirtschaft hat 2010 das Comeback des Jahres hingelegt. Mit einem Rekordwachstum von 3,6% hat uns die Wirtschaft aus dem Konjunkturkeller katapultiert. Das ist der größte Anstieg des Bruttoinlandsprodukts seit der Wiedervereinigung. Wir gehen mit 7 Meilenstiefeln voran, manch andere trotten im Gänsemarsch hinterher. Der Aufschwung im Marabu-Flashback mit Fischer und Göbel. Man kann sagen, da ist jemand in den Rhetorikkurs von Erich Honecker und Günther Mittag gegangen. Genau, dieser Ton von unserem Wirtschaftsminister Brüderle vom November 2010, meine ich, der schlägt natürlich um Längen jeden O-Ton von jedem SED-Parteitag. Also ganz, ganz locker, ganz große Rhetorik. Auf jeden Fall. Und Fischer und Göbel gehen in 7 Meilenstiefeln voran. Alle anderen Sender trotten hinterher. Hier ist Jackie Wilson auf Radio Marabu mit Higher and Higher. Desire, and I'll be at Radio Marabu. My baby stayed a long time. Now she's gone away. I must stay, but I know I'll wait forever till we get together. High time, long time. Now I'm small time. High time. Every day was sunshine. You got to last a long time. I've seen the last of you, I'm telling you, I'm not gonna let you get me. I know she won't forget me. High time, now I'm in between time. Baby, come back, baby, come back. Your daddy will wait forever for you. Baby, come back, baby, come back. Your daddy is here. The greatest girl of all time is coming back to me, and you'll see, we'll have our high time together, making love forever. Paul Jones war das auf Radio Marabu mit High Time. Wir hatten ja im letzten Flashback das DDR-Komik Mosaik behandelt und Ritter Runkel sagte im Mosaik mal, selbst auf der höchsten Leiter geht es einmal nicht mehr weiter. Nicht aber, wenn man sich im Aufschwung befindet, wie wir hier in Deutschland und wie wir auf Radio Marabu. Ritter Runkel und seine Ritterregeln. Ja, um den Aufschwung geht's in diesem Marabu-Flashback mit Fischer und Göbel. Der nächste Titel passt auch ganz gut dazu, wobei es weniger da um den wirtschaftlichen Aufschwung geht. Aber der Titel ist vom Album von den Kings, Arthur or The Decline and Fall of the British Empire, also Arthur und der Aufstieg und Niedergang des britischen Weltreiches. Passt insofern ganz gut, weil es eben auch um Aufstieg und Fall geht und wie nah manchmal da beides zusammenliegt. Wir haben mal rausgesucht, weil wir vorhin so schön bei den Politikern waren, unserem Wirtschaftsminister Brüderle. Hier ist einer der ganz, ganz großen Politiker, ich glaube, das kann man mittlerweile sagen, Winston Churchill. Und der Titel vom Album der Kings heißt Mr. Churchill Says. Well, Mr. Churchill said, Mr. Churchill said, battle to the very end. Mr. Beaverbrook said, we gotta save our tin, and all the garden gates and empty cans are gonna make us win. We shall defend our island on the land and on the sea. We shall fight them on the beaches, on the hills and in the fields. We shall fight them in the streets. Never in the field of human conflict, so much old to so few. Cause they have made our British Empire a better place for me and you. And this was their finest hour. Well, Miss Montgomery says, and Miss Mountbatten says, we gotta fight the bloody battle to the very end. As Mary Lynn would say, we'll meet again someday. But all the sacrifices we must make before the end. Thank you.

nämlich der Arbeiter oder der Sklave, auf jeden Fall der arbeitende Mensch. Jeden Fall und jetzt mit Jagger, let's work. No sitting down on your butt, the world don't owe you. No sitting down in a rut, I wanna show you. Don't waste your energy on making enemies. Just take a deep breath and work your way up. Let's work. Be proud. Jagger, let's work, lasst es uns anpacken. Manche mögen ja meinen, mit dem Marabu-Flashback von Fischer und Göbel zum Thema Aufschwung käme so ein ironischer Ton in die Sache und wir würden den Aufschwung vielleicht kleinreden. Nichts legt uns ferner. Wir weisen das strikt von uns, wir wollen im Gegenteil positive Energien und positive Gedanken aussenden. Und drücke ich jetzt nochmal auf den Knopf für unseren Wirtschaftsminister. Wir gehen mit 7 Meilenstiefeln voran, manch andere trocken. Gänsemarsch hinterher. Ach, Fischer, die 7 Meilenstiefel. Ja, Göbel und alle trotten hinterher. Das gibt uns Anlass für Positive Vibrations. Bob Marley hier. Live if you wanna live. Rastaman Vibration, yeah. Positive. That's what we got to give. I and I Vibration, yeah. Positive. Got to have a good vibe. I am man. Vibration, yeah. Irie Ites. Whoa, whoa. Positive vibration, yeah. Positive. If you get down and you quarrel every day, you're saying prayers to the devils, I say. Whoa. Why not help one another on the way? Make it much easier. Just yeah. A little bit yeah. Easier. Say you just can't live that negative way. If you know what I mean, make way for the positive day. Cause it's news. News and days. New time. And if it's a new feeling, look at it. Said it's a new sign. Oh, what a new day. Picking up. Are you picking up now? Jolly. Positive. I am on vibration, yeah. positiven Vibrationen von Bob Marley könnten natürlich auch ein bisschen mit den Rastafari ihrer Religion und natürlich auch mit dem Kraut zu tun haben, das sie immer rauchen. Stimmt, Göbel, das würde ich bei Rainer Brüderle nicht unterstellen, weil, obwohl er es auch bei jedem Weinfest zugegen. Eben, also jeder hat so seine eigene Droge. Im Marabu Flashback heute geht es um den Aufschwung. Und wir haben natürlich noch Bowie dabei, denn kein Flashback ohne Bowie. Und es gibt auch ein bisschen Brecht, weil Brecht hat Recht. Und hier ist Tommy Dawson. Höher im Aufschwungsflashback mit Fischer und Göbel. Swing High war das von Tommy Dorsey. Und natürlich haben sich auch deutsche Bands zu allen Zeiten Gedanken um den Aufschwung gemacht. Jetzt kommen drei Beispiele. Geier Sturzflug mit dem Bruttosozialprodukt legendär. Danach die Pudis, das erklärt sich nicht so ganz von selbst. Der Titel heißt Vorn ist das Licht. Ist von ihrem ersten Album, Pudis, DDR, Kultband. Ich war mehr ein Renft-Fan, aber gut, auch die Pudis hatten ihre Glanzzeiten, ihre guten Zeiten. Honecker war, glaube ich, eher ein Pudis-Fan. Ich glaube auch, ja. Und sie durften ja auch ins kapitalistische Ausland reisen. Das war auch ein bisschen ein Privileg, muss man sagen. Ich glaube sogar als erste Band, aber da bin ich mir nicht ganz sicher, in der DDR. Auf jeden Fall ist Vorn ist das Licht zu den Weltfestspielen 1973 in Ost-Berlin entstanden. Da wollte man sich in der DDR weltoffen zeigen. Da war die Jugend der Welt zu Gast. Ich als junger Pionier, damals schon Thälmann-Pionier, mit 12 Jahren natürlich auch dabei. In der Zeit ist übrigens Walter Ulbricht auch gestorben während der Weltfestspiele. Genau, genau. Am 1. August, glaube ich. Ja. Das nur am Rande, und wir haben natürlich auch beim Morgenappell dann eine Trauerminute gemacht. Aber ich will jetzt nicht in Erinnerung schwelgen, sondern erklären, warum die Pudis, warum Vorn ist das Licht. Die DDR-Rockbands bekamen damals ein bisschen mehr Spielraum, aber es sollte Musik mit eigenen Texten sein und möglichst auch mit sozialistischen Inhalten. Und ich glaube, eins der milderen Beispiele dieser Art ist Vorn ist das Licht. Und der dritte im Bunde, Fehlfarben, mit Es geht voran. Wenn früh am Morgen die Werksirene dröhnt und die Stecher beim Stechen lustvoll stöhnt in der Montagehalle, die Neonsonne strahlt und der Gabelstaplerführer mit der Stapelgabel prahlt, ja dann wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt, ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt.

ganze See auf. Oh, ist das Licht. Wann vorwärts geht. Hört ihr Radio Marabu? Oder vielleicht doch was anderes? Das will ich doch nicht hoffen. Nein, also der Herr Hein von den Fehlfarben empfiehlt Radio Marabu. Fehlfarben im Flashback mit Fischer und Göbel. Es geht um den Aufschwung und auch beim Aufschwung heißt es kein Flashback ohne Bowie. Wir gehen zurück in die 70er Jahre. Und was passt bei Bowie zum Thema Aufschwung? Natürlich sein legendäres Album Meilenstein der Rock- und Pop-Geschichte. The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Hier ist die Single daraus. Ziggy Stardust und David Bowie. Ziggy played guitar, jamming good with Webb and Gilly and the Spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo, like some cat from Japan. He could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. came on so loaded, man. Well hung in snow white tan. Time jiving us that we were voodoo. The kids were just crass. He was the Nas with God-given ass. He took it all too far, but boy, could he play guitar. Making love with his ego. Wie war das mit Ziggy Stardust? Deutschlands Wirtschaft hat 2010 das Comeback des Jahres hingelegt. Ja, und das Radio-Comeback des Jahres ist der Marabu-Flashback mit Fischer und Göbel heute zum Thema Aufschwung. Natürlich gibt es immer wieder auch linke Meckerer, Menschen, die es nicht lassen können, industriefeindliche Parolen zu keifen. Ja genau, und wir hier mit unserem Marabu-Flashback zum Thema Aufschwung, wir feiern natürlich den Aufschwung völlig ironiefrei. Auf der anderen Seite sind wir aber auch zu einem ausgewogenen Musikprogramm verpflichtet, das steht sogar in den Statuten von Radio Marabu drin und deswegen jetzt etwas Skeptizismus in dieser Sendung. Die Band Heaven 17 hat sich einst von Human League abgespaltet und während Human League vernünftig geworden sind und Schlager wie Don't You Want Me aufgenommen haben, machten Heaven 17 Singles wie Crushed by the Wheels of Industry. Mats ab, bitte! Before we go to work, we'll plan the day ahead. We'll while away the working day together. Work all day or work all night, it's all the same. If you want to play, some are nurses, some are nurses, some are workers, some are not. It's just time for a party, liberation for the nation now. Now the invitation's waiting and the table is reserved. So just play it cool and don't get excited. Work all day or work all night, it's all the same. Will we ever change? It's vacation or vacation, some are workers, some are not. It's a time for a party, syncopation for the nation now. Wheels of industry, crush by the wheels of industry, crush by the breaking in the future just before the week is up. They can do it, but it's going to take some money. Have what you desire if and when you see the facts. They will lead us to the land of milk and honey. Work all day or work all night, it's all the same. If you want the pay, really. Some dry tankers, some are bankers, some are workers, some are not. It is time for a party, liberation for the nation now. Der Aufschwung findet statt im Marabu-Flashback mit Fischer und Göbel. Heaven 17 waren das. Ja, und bei einer so politischen Sendung, da liegt natürlich ein ganz großer Autor nicht weit inhaltlich betrachtet, nämlich Bertolt Brecht. Man muss wissen, also Göbel, also ich habe Fischer neulich mal wieder die Kalendergeschichten von Brecht geborgt, damit er ältere Leseerlebnisse mal wieder auffrischen konnte. In den Kalendergeschichten finden sich auch die Geschichten vom Herrn Keuner, in denen Herr K. so seine Fragen stellt. Ich habe ausgewählt für diese Sendung eine gute Antwort. Ein Arbeiter wurde vor Gericht gefragt, ob er die weltliche oder die kirchliche Form des Eides benutzen wolle. Er antwortete: Ich bin arbeitslos. Dies war nicht nur Zerstreutheit, sagte Herr K. Durch diese Antwort gab er zu erkennen, dass er sich in einer Lage befand, wo solche Fragen, ja vielleicht das ganze Gerichtsverfahren als solches, keinen Sinn mehr haben. Genossen, hier ist Ernst Busch. Keinen Sechser in der Tasche, bloßen Stempelschein. Durch die Löcher der Kledage kiekt die Sonne rein. Mensch, so stehst du vor der Umwelt, gänzlich ohne was, wenn dein Leichnam plötzlich umfällt, wird kein Auge nass. Keine Molle schmeißt der Olle, wenn er dir so sieht. Tja, die Lage sieht sehr flau aus, bestenfalls im Leichenschauhaus hast du noch Kredit. Stellst du dir zum Stempeln an, werdet Elend nicht behoben. Wer hat dir, du armer Mann, abgebaut, so hoch da droben? Ohne Arbeit, ohne Bleibe, bist du null und nicht. Wie ne Fliehe von der Scheibe wirst du weggewischt. Ohne Pinke an der Panke stehst du machtlos da und der Bourgeois sagt Danke, rückst du ihm zu nah. Äußerst schnell schafft die Gesellschaft Menschen auf den Müll. Wenn du hungerst, halt de Fresse, denn sonst kriegst du ne Kompresse und das mit Gebrüll. Stellst du dir zu pampig an, setzt et gleich nen Wink von oben, denn es ham dich armen Mann abgebaut, die hoch da droben. O und zu kicken dir die Knochen sachte aus der Haut und du bist in wenigen Wochen völlig abgebaut und du kaufst dir ein paar Latten für ne letzte Mark, denn für einen dünnen Schatten reicht ein dünner Sarg. Nur nicht drängeln zu die Engel, kommst du noch zur Zeit? Heute Rationalisierung singt dir die Gewerkschaftsführung, sind nicht zum Geleit. Stell dir vorsichtshalber dann gleich zum Stempeln an, auch oben, denn du bleibst als armer Mann abgebaut, auch hoch da droben. Legendär im Marabu-Flashback das Stempellied von Ernst Busch. Göbel bitte. Hier ist noch eine Geschichte, eine ganz kurze, nur zwei Sätze lang, aus den Geschichten vom Herrn Koiner von Bertolt Brecht. Sie heißt Mühsal der Besten. Woran arbeiten Sie, wurde Herr K. gefragt. Herr K. antwortete, ich habe viel Mühe, ich bereite meinen nächsten Irrtum vor. Ja, solche Einsichten und solche Rhetorik kann man von unseren heutigen Politikern leider nicht mehr erwarten. Da genügen die einfachen Parolen. Wir gehen mit 7-Meilen-Stiefeln voran. Und jetzt mit 7-Meilen-Stiefeln immer höher und höher. Hier ist DJ Jürgen. DJ Jürgen hier im Aufschwungsflashback. Sag mal, Göbel, geht dir das auch so, dass du vor lauter Aufschwung am Ende des Monats immer 300, 400 Euro übrig hast? Ja, leider schon, ja. Aber wir können es ja gut anlegen, ne? In Bieren, nicht wahr? Ja, und zwar in etwas exotischeren Bieren. Wir haben uns in letzter Zeit ein bisschen darauf verlegt, auch mal was Außergewöhnliches zu kaufen. Mal ein gutes Lager, mal ein gutes Kellerbier. Das hat schon was. Und wie gesagt, in Zeiten des Aufschwungs kann sich der einfache Mann sowas auch mal leisten. Genau. Und es verschafft uns immer einen wohligen Kopfschmerz, den wir sonst immer bei Sängerinnen wie Kelly Clarkson bekommen haben. Jetzt verschafft uns kein Sänger und keine Sängerin Kopfschmerzen, denn jetzt kommt instrumentale Musik. Hüpp, Alpert, Rise. Hugo Montenegro war das mit seinem Orchester, lieber Frank, und ich glaube, lieber Göbel, wir können sagen, diese Sendung war auch etwas für die kleinen Leute. Sie hat uns allen Kraft gegeben. Genau, das war der Marabu-Flashback von Fischer und Göbel zum Thema Aufschwung. Ich hoffe, wir konnten dazu beitragen, dass es immer besser und besser, immer höher und immer schöner wird in Deutschland. Ach, und ich meine, wir haben uns jetzt einen richtigen Feierabend verdient, nicht wahr? Hier ist Peter Alexander, der ja nur leider in Persona nicht mehr unter uns weilt, aber seine Musik lebt. Fischer und Göbel sagen Tschüss, hier ist Peter Alexander und Feierabend. Vor fünf die Zeit bleibt stehen, alle wollen nach Hause gehen, jeder hat das eine nur im Sinn. Und im Lande die Millionen, ganz egal wo sie auch wohnen, schmeißen ihre Arbeit einfach hin. Das ist die Zeit, wo auch der Pedro Deutsch versteht, wenn man ihm sagt, dass es in fünf Minuten ab nach Hause geht. Feierabend! Das Wort macht jeden munter, Feierabend. Das geht wie Honig runter, Feierabend. Und alle haben jetzt frei, frei, frei. Endlich Feierabend. Man sagt na dann bis morgen, Feierabend. Und all die kleinen Sorgen, die vergisst man, denn bald schon ist man daheim. Endlich ist's genug für heute und es kommt für alle Leute nun der lang ersehnte Augenblick. Große, kleine, arme, reiche, alle fühlen jetzt das Gleiche und sie freuen sich auf ein kleines Glück. Man sieht im Geist schon, wie das Bier im Glase zischt und weiß am Stammtisch im Lokal, da sind die Karten schon gemischt. Hey, Feierabend! Wort macht jeden munter, Feierabend. Das geht wie Honig runter, Feierabend. Und alle haben jetzt frei, frei, frei. Endlich Feierabend. Man sagt ja dann bis morgen, Feierabend. Und all die kleinen Sorgen, die vergisst man, denn bald schon ist man daheim. Die Verliebten finden's doppelt so schön, endlich nach Haus zu gehen. Sie haben sich nach dieser Stunde gesehnt und freuen sich auf ein Wiedersehen. Hey, Feierabend! Schon ist man daheim. Ja, die vergisst man, denn bald schon ist man daheim.